Zeitler hatte mich, mein Schatz, so lieb. Er küsste mich und sprach voll Zärtlichkeit, ab wenn's doch immer nur so blieb. Du bist mein Sonnenschein, du sollst mein Alles sein, du bist die schönste Frau auf dieser Welt. Es war einmal zur schönen Maienzeit, da hatte mich mein Schatz so lieb. Du sollst mein Alles sein, du bist die schönste Frau auf dieser Welt. Es war einmal zur schönen Maienzeit, da hatte mich mein Schatz so lieb.